steh auf, geh raus, Sonne scheint in mein Gesicht. Nein, alleine bin ich nicht, alte Omas, kleine Kids. Überall sind Menschen, keiner hat ein Wein im Gesicht. Kaffee an der Ecke, Zeitungen, Sonnenbrillen und dieses heiße Mädel trinkt einen Tee auf der Treppe. Ich red ein paar Sätze mit dem Bäcker an der Ecke und verschwinde in die Hitze mit einer schneeweißen Weste, yeah. Dieser Beat ist meine Leinwand, sie nennen mich Van Gogh, wenn ich rappe. Eigentlich ist alles gut, es wird ein schönes Bild, farbenfroh. So wie im Garten mit dem Sohn oder samstags im Zoo. Kebab, Digga, los, wie die NASA und schon geht es ab Richtung Mond. Kein Stress, heute Nacht lass ich einfach mal los. Ey, astreine Show, ich genieß dieses Stadtbild. Ich könnte froh sein, doch siehst du kein Lächeln auf meinem Passbild. Und ich war fast blind von Absinth und viel zu grellen Lichtern, die über dieser Nacht sind. Ich mach mit Kollegen einen Trauf, um den Schmerz zu betäuben, und ertränk ihn in Schnaps in der Nacht. Es geht mir gut, es geht mir gut. Aber trotzdem spür ich irgendwo ganz tief in mir diesen Blues, und er will nicht gehen. Denn er nagt jeden Tag an meiner Seele und er bleibt bestehen. Zeit einzusehen, er ist Teil von diesem Leben. Ich hoffe den ganzen Tag, dass er endlich geht. Doch der Blues in mir ist am Leben. Denn er nagt jeden Tag an meiner Seele und er bleibt bestehen. Zeit einzusehen, er ist Teil von diesem Leben. Ich weiß, dass du das kennst, ich mein, vielleicht sitzt du in einem Bands mit paar Weibern oder Fans, bist der Überstar, übernachten schmeißt mit deinem Geld. Doch wenn du leise einmal denkst, fallen Steine auf dein Herz und all die Sonnenstrahlen sind plötzlich so weit von dir entfernt. Sieh, ich weiß nicht einmal, wer du bist. Ich weiß nur, dass selbst der größte Überflieger auch nur unten auf der Erde ist. Wie ärgerlich, doch ey. Vielleicht ist okay für dich, weil du verdrängen kannst, solange du in einem goldenen Käfig bist. Nachts bin ich voll, doch ich rede nicht. Manchmal sind's Gedanken, manchmal ist es Schnaps. Wenn ich nachts reflektiere, was ich tagsüber mach. Diese Welt, die kann uns wütend machen. Manche sagen drüber lachen, andere können nicht und wollen lieber andere Typen klatschen. Flügel wachsen leider nicht auf Menschenrücken. Manche nehmen ihre Last und gehen Bänke drücken. McFit, schätze ich, Psychotherapie. Ich könnte auf Menschen schimpfen, aber mach das über den Beef. Flieg weg, um mir selbst zu und komm zurück, und es ist immer noch derselbe Scheiß-Song. Es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Aber trotzdem spür ich irgendwo ganz tief in mir diesen Blues, und er will nicht gehen. Denn er nagt jeden Tag an meiner Seele und er bleibt bestehen. Zeit einzusehen, er ist Teil von diesem Leben. Ich hoffe den ganzen Tag, dass er endlich geht. Doch der Blues in mir ist am Leben. Denn er nagt jeden Tag an meiner Seele und er bleibt bestehen. Zeit einzusehen, er ist Teil von diesem Leben.